Die Vorsitzenden der zentralen Präsidien des Verbandes der koreanischen Jugend in Japan und des Verbandes koreanischer Studenten in japanischen Universitäten nahmen am 8. September Stellungen, in denen sie den Appell des Zentralvorstandes des kim-jong-istischen Jugendverbandes dazu unterstützen, dass alle koreanischen Jugendlichen im Norden, Süden und Ausland mit Energie den endgültigen Sieg der Sache für die Wiedervereinigung der Heimat beschleunigen sollen.